insofern nicht besteht. Schickt man um mich, man so auf billige Weise mit mir fertig zu reden. Und welche Karte spielt sie? Theater. Sie sind nicht darauf vorbereitet, gefragt zu was ich es tun kann, ist den Ruhig ein teilenden Verstand behalten. Soll man mir nachsagen dürfen, dass ich am Anfang des Prozesses ihn beenden wollte, jetzt zu seinem Ende ihn wieder beginnen will. Ich will nicht, dass man das sagt. Auf diesem Weg diese halbstummen, verständnislosen Herren mitgegeben hat und dass man es mir überlassen hat, mir selbst das Notwendige zu sagen. Ich gehe nicht weiter. Schwerer.